Bonsoir. Die werden abmachen dort. Es wird eine schwarz-gelb-grüne Koalition. Bundeswirtschaftsministerin. Der Polizei weitere Krawalle. Le sujet de l'absence et du deuil. Deutsche Kunden, die bereits heute ein versteuertes Geld in der Schweiz haben. Die ökoyanische Marine hat eine eigene Schiffe, der nordkoreanische Marine. Können dieses Geld legalisieren? Ci siamo presi una grandissima, abbiamo amato la famiglia, abbiamo mangiato.